Zu Ehren des gelungenen zweiten Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14, der als ein großer Sieg in die Nationalgeschichte eingehen würde, fanden an verschiedenen Orten, wie in der Stadt Wonsan vom Bezirk Gangwon, der Stadt Sariwon vom Bezirk Nordfanghe und der Stadt Zhongjin vom Bezirk Nordhamgyong, festliche Darbietungen und Tanzveranstaltungen statt. Die Teilnehmer der Veranstaltungen sangen und tanzten voller großen nationalem Stolz darauf von Genossen Kim Jong-un, der für das große, erfreuliche nationale Ereignis von heute sorgte, geführt zu werden.